Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Dresden, 6. Februar 1788. Seit meinem letzten Briefe, den du hoffentlich erhalten haben wirst, ist nichts Merkwürdiges bei uns vorgefallen, als dass ich einen andern Präsidenten bekommen habe. Berlepsch ist Minister geworden und der Oberaufseher von Burgsdorf in Eisleben, den Charlotte vielleicht kennt, ist an seine Stelle gekommen. Er wird für gelehrt und klug in Geschäften gehalten. Gesehen habe ich ihn noch nicht. Übrigens ist mir diese Veränderung um deswillen interessant, weil sie mir meine Stelle im Konsistorio angenehm machen kann. Ist der neue Präsident wirklich ein guter Geschäftsmann, so kann er neues Leben in das Kollegium bringen und es aus der Geringschätzung erheben, worein es gefallen ist. Will er das, so kann ich ihm dabei nicht unbedeutend sein, und dadurch bekomme ich vielleicht Gelegenheit, in mancherlei Rücksicht auf ihn einzuwirken. Man hält ihn für einen heimlichen Herrn Huter. Das geht mich nichts an, da er sonst kein Kopfhänger ist. Wenigstens hat er als Deputierter bei einem neulichen Stiftstage die Landstände durch Bälle und Feten sehr geschmeidig zu machen gewusst. Auf alle Fälle werde ich keinen anderen Weg zu seiner Gunst einschlagen als durch gute Arbeiten. Von Leipzig haben wir erfahren, dass der Schneiderin ihr liebstes Kind gestorben ist. Vielleicht besucht sie uns, um sich zu zerstreuen. Kunze ist noch nicht da, ob er gleich versprochen hat, vor Hubers Abreise heraufzukommen. Carolinen erwarten wir täglich. Brühls sind jetzt in der Stadt und wir kommen alle Wochen einmal gewöhnlich zusammen. Sie hat schon ihre Koketterie Mucken blicken lassen, nicht als Gräfin, sondern als liebenswürdige Frau will sie herrschen, und daraus kann ebenso wenig werden als aus dem andern. Ihr Umgang ist höchstens unterhaltend durch eine gewisse Kultur, die sie mit jeder leidlichen französischen Gouvernante gemein hat. Etwas Eigentümliches in Kopf und Herzen habe ich noch nicht an ihr bemerkt, als eine ungemessene Eitelkeit in allen Rollen glänzen zu wollen. Das muss sie längst gemerkt haben, dass wir ihr nicht sonderlich huldigen, also glaube ich, dass sie bald ebenso wenig Drang zu uns haben wird, als wir zu ihr. Der Graf ist ein treuherziger Naturmensch, steht aber unter eisernem Zepter und sektiert einen mit seinen dramatischen Arbeiten. An Fruchtbarkeit fehlt's ihm nicht, und für gemeine Natur hat er wirklich eine gewisse Wahrheit in der Darstellung. Was mir bei dieser Bekanntschaft lieb ist, ist besonders eine genauere Verbindung mit Naumann, der wirklich sehr bei mir gewonnen hat. Er hat mehr helle und große Begriffe von seiner Kunst, als ich erwartet habe. Lebe wohl und lass uns bald etwas von dir lesen. Alle grüßen, dein Körner.